Kurze Frage von mir noch, bin ich gut verständlich? Ich bekomme manchmal relativ abgehackte Sprache von euch, deswegen weiß ich nicht, ob irgendwas mit der Connection bei mir gerade holprig ist. Du bist gut zu verstehen. Also bei mir kommt es hier auch immer wieder holprig an. Gut, aber dann scheint es nicht an mir zu liegen, wenn zumindest Teile mich klar verstehen können. Das ist dann nicht in meiner Hand. Gut, ja, dann glaube ich, können wir gleich zu den Top 0 laufenden Projekten. Ich möchte vorher nur noch mal darauf hinweisen, wir haben in letzter Zeit immer relativ gut besuchte Sitzungen, was jetzt die Berichterstatter angeht, und auch unsere aktuell laufenden Projekte sind relativ zahlreich. Das heißt aber andererseits, dass wir schauen müssen, und zwar alle und natürlich auch ich als Moderator, dass wir nicht zu exzessiv werden, was die einzelnen Berichte angeht, weil wir nämlich ansonsten hier einfach bis zu 2 Stunden sitzen könnten, wie wir das manchmal zum Beispiel irgendwie Januar, Februar letzten Jahres mal hatten. Und das, was ich eigentlich verhindern möchte, weil sonst haben wir halt Leute, die als Themenbeauftragte dann unter Umständen 1,75 Stunden warten müssen, um dann ihre 4 Sätze zu sagen. Und das ist halt einfach anstrengend, plus niemand hat wirklich so eine lange Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen würde ich euch alle bitten, da wir in letzter Zeit ja, wie gesagt, sehr gut besuchte Sitzungen haben, versucht, euren mündlichen Tätigkeitsbericht vergleichsweise kurz zu fassen. Falls es Nachfragen gibt, man die natürlich gerne immer ausführlich behandeln, aber den Bericht selber vielleicht kürzen und dafür gerne mehr ins Protokoll reinschreiben. Das wäre einfach aufgrund von Zeitfaktor eine Bitte von mir. So, mit dieser Vorbemerkung können wir dann, glaube ich, relativ gleich in die laufenden Projekte einsteigen, wo die Nummer 1 drin steht mit Tafta und als Ansprechpartner der Bruno Kramm. Ist der heute da? Scheinbar noch nicht. Der Bruno kommt nämlich etwas später, von daher können wir da vielleicht später darauf zurückkommen. Der Punkt Aktionsblock ist im Moment, glaube ich, auch ruhend, außer jemand sagt mir was anderes. Ja, genau, das ist eher eine interne Sache im Moment. Dann kommen wir zu Weihnachten statt Angst. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde erstmal gerne nochmal die Landesbürger kurz durchfragen, wie die aktuelle, also welche Landesverbände was machen, was sie machen und wer sich ansonsten vielleicht vorstellen könnte, in anderen Landesverbänden unterstützend tätig werden. Ich frage mal durch, von oben nach unten, Liga-Dealer. Ja. Also bei uns ist es so, dass neben Nürnberg auch Regensburg was machen wird. Und das sieht wie folgt aus. In Nürnberg werden wir einen Stand haben. Wir kommen aus verschiedenen Regionen dann und unterstützen die Nürnberger Piraten. Da wird es dann ein kleines Säckchen für jeden, der es haben möchte, geben mit dem Grundsatzprogramm der Piratenpartei und mit dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. In Regensburg wird es ebenfalls meines Wissens nach einen Stand geben. Da werden es die Regensburger sein, auch irgendjemand vom Landesvorstand, aber das ist noch nicht ganz klar, wer da jetzt hinfährt, wird wohl dahin fahren. Das ist mein aktueller Kenntnisstand. Aus den anderen Regionen sind jetzt nicht größere Infostände oder Veranstaltungen gemeldet worden. Gut, danke. Dann Enavigo. Wie geschrieben, bei uns zwar, wenn dann überhaupt dezentral, das heißt, wir werden auf 2, 3 Weihnachtsmärkten wahrscheinlich, wir haben noch vom letzten Jahr Flyer, Weihnachtsflyer, die wir dann auf jeden Fall teilen werden, aber ja, für Weihnachten statt Angst, um da aufmerksam zu machen, wir werden selbst was entwickeln, selbst was machen. Das nächste Mal, wenn man sowas plant, sollte man sowas vielleicht auch bundesweit ein bisschen besser anstoßen. Gut, dann ich überlege kurz, FBM Rie, ich glaube, du bist auch Landesberichterstatter heute, oder? Könnte so sein. Ich bin jedenfalls Vorsitzender des Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern und heute per Absprache hier. Soll ich jetzt erzählen, was wir machen? Jetzt konkret zum Punkt Weihnachtsstadt Angst, falls ihr da was macht, ja. Ach so, na, wir haben da einen Interessenten, der ich ehrlich gesagt so geeignet dafür halte. Ich wusste aber gar nicht, was ich dem sagen soll, weil ich von der Aktion nichts mitbekommen habe. Hab das dann an meinen Stellvertreter verwiesen. Gibt's da, wie kommt man da an das Material ran, ist meine erste Frage so und. Kann da jemand was dazu sagen? Ansonsten ich das versuchen zu beantworten. Also, es ist so, bei Weihnachtsstadt Angst ist der Stand so, wir haben, also es ist keine, es ist ein sozusagen ein Aufruf zu einem Aktionstag, von daher gibt es da, soweit ich das weiß, keine zentralen Materialien oder ähnliches. sondern jeder Landesverband oder jeder, der halt einen Infostand machen möchte, gestaltet den halt quasi ein bisschen so frei nach dem Motto. Das ist einfach so, die Idee ist einfach, dass man an einem Tag halt massiert Präsenz zeigt, deswegen dieser eine Aktionstag. Aber es gibt keine wirklich konkreten Materialien. Was es halt gibt, ist die Materialien vom letzten Jahr und eventuell halt Sachen von anderen Gliederungen, die das in der Vergangenheit bespielt haben und dann da halt sozusagen Referenzmaterial haben, das man dann anpassen könnte. Also es gibt eine Webseite weihnachtsstadtangst.de und es gab in den letzten beiden Jahren in Kassel sowie in Frankfurt jeweils relativ große Events zu dem Datum, beziehungsweise mit diesem Motto. Die dürften also auch noch Referenzmaterialien haben. Also wenn du da einen Interessenten hast, würde ich dir empfehlen, den an diese beiden Gliederungen zu verweisen, beziehungsweise ihm diese Webseite zu zeigen oder weiterzugeben. Okay, gut, danke. Es kann sein, dass Nordrhein-Westfalen da was machen wollte. Zumindest wurde es erwähnt in der Landesvorstandssitzung letzte Woche. Also bezogen auf die Website Weihnachten statt Angst. Zurzeit hat die auch Datum 2013. Genau. Ja, das ist halt, wie gesagt, die vom letzten Jahr. Das ist jetzt, wie gesagt, keine zu dieser konkreten Aktion gemachte Webseite, sondern zur Aktion letztes Jahr. Das ist aber halt, was das Design und was die Aussage angeht, halt ein Referenzpunkt. So, dann Pippi? Bitte, bitte nimmt den Hinweis ernst, den ein annehmend in den Pet-Chat geschrieben hat. Grundgesetze dürfen nicht zur Parteienwerbung genutzt werden. Ja, danke, wir prüfen das noch. Ja, danke. Soll ich? Oder ist doch was anderes? Kann ich euch nur nicht mehr hören? Nee, ich höre dich schon. Leg okay. Ich weiß nicht, warum nicht antwortet. Kein Ding, ich habe nur gewartet. Zu der Grundgesetzsache möchte ich aber gleich mal vorweg was schießen. Tatsächlich darf man diese Grundgesetze, die von dieser Bundeszentrale für politische Bildung ausgegeben werden, nicht dafür benutzen. Man darf aber eigengekaufte Grundgesetze dafür benutzen, soweit ich weiß. Aber das ist nur mal so vorweg. Zu dem Weihnachten statt Angst, wir haben das jetzt weitergegeben. Wir sind erst später dazu gekommen und warten noch auf Rückmeldung. Wir vom Landesverband selber, wir können nichts Eigenes organisieren aktuell und müssen uns da auf die KVs und Stadtverbände verlassen, haben aber noch keine Rückmeldung erhalten. Als kleiner Zwischeneinruf, wo es jetzt gerade ganz ruhig ist, ich habe das bei der Bundeszentrale für politische Bildung mal ganz konkret angefragt, weil es da halt auch immer wieder Diskussionen gibt und das ist tatsächlich so. Also ich kann den Text auch gerne an jeden, den es interessiert, weiterleiten. Tatsächlich ist es wie? Es ist tatsächlich so, dass die Schriften, die von der Bundeszentrale rausgegeben werden, also seien es jetzt die Grundgesetze oder auch andere Dinge, weil die haben ja nette Sachen, wir nicht auf Wahlkampfständen oder anderweitig verwenden dürfen. Wir dürfen ebenfalls auch zum Beispiel nicht im Wahlkampfstand den Wahlomaten zum Beispiel benutzen, um Leuten zu zeigen, wie toll wir sind und wie gut wir mit ihren Einstellungen übereinstimmen oder so. Ja, genau. Aber sollten wir auf eigenes Geld Grundgesetze kaufen, dann dürften wir die dir sehr wohl verteilen, soweit das meiner Kenntnis entspricht. Wenn das diese von der Bundeszentrale sind, nicht. Wenn du andere kaufst, die von Verlag keine Ahnung was rausgegeben werden, dann sicherlich, aber zumindest also keine Schrift der Bundeszentrale für politische Bildung. Da sind wir uns absolut einig. Schick. Ich glaube, Geoffrey ist ausgefallen. Wer übernimmt die Moderation? Ich bin wieder da. Entschuldigt bitte, ich habe gerade einen absoluten Brandanruf aus der Arbeit noch bekommen. Das war gerade nötig, den anzunehmen, aber ist erledigt. Entschuldigung, da hat kurz das echte Leben mich eingeholt. Was habe ich verpasst? Hippie war dran und hat über Niedersachsen berichtet und es wurden Hinweise ausgetauscht bezüglich des Grundgesetzes, dass die von der Bundeszentrale für politische Bildung nicht genutzt werden dürfen. Aber ihr seid also quasi nur die es dann um die konkrete Ausgabe von der Bundeszentrale für politische Bildung, nehme ich an, oder? Ja. Exakt. Alles, was von denen ist, darf nicht zur Parteienwerbung benutzt werden. Wenn wir andere kaufen von einem anderen Verlag und die verschenken, dann dürfen wir das sehr wohl machen. Aber das war nur so nebenbei Hinweis. Ja, aber klingt auch irgendwo plausibel und sinnvoll. Gut, dann gucke ich kurz, wer ist denn der Nächste in der Liste der anwesenden Polgifs? Kann das sein, dass das alle aktuell anwesenden Landespolgifs waren jetzt? Ich wäre noch da. Ich bin zumindest Beauftragter für diese Geschichte. Saarland. Ich auch. Also, wir sind ganz frisch überhaupt erst in den Sattel gekommen und haben letzte Woche mehr oder weniger überhaupt von dieser Aktion gehört. Und entsprechend wird bei uns nichts laufen. Wir haben auch zu dem Zeitpunkt ein paar eigene Sachen, von daher keine Chance. Okay, verstehe ich. Ansonsten herzlich willkommen. Entschuldige, ich hatte dich nicht auf dem Schirm. Alles klar, danke. Ansonsten Brandenburg noch hier. Ich bin nicht der Beauftragte, ich bin der eigentlich der Landesschatzmeister aus Brandenburg. Bin heute hier ganz spontan hier, weil der Kollege ausgefallen ist beruflich. Weihnachtenstaatsangst haben wir noch nichts geplant. Wir haben aber am Freitag ja Vorstandssitzung, da werde ich das nochmal mit einkippen. Und ich denke mal, so ein Stand irgendwie sowas ist bestimmt noch mal zu Weihnachten irgendwie in Brandenburg noch mal drin. Wir haben ja auch noch mal so ein bisschen so Streumaterialien, was wir unterbringen können. Ich werde es mal noch mal mit ansprechen. Okay, danke dir. Auch dir natürlich herzlich willkommen und entschuldige fürs Überspringen. Kein Thema. Gut, das glaube ich ist dann der aktuelle Stand Weihnachten statt Angst. Gibt es zu dem Thema Anregungen, Redebetragen oder Ähnliches, was man jetzt hier noch bearbeiten kann? Scheinbar ist das nicht der Fall. Dann glaube ich, können wir Weihnachten statt Angst erstmal als Punkt hintanstellen. Für den Fall, dass später noch ein Landesbürger kommt, würde ich es vielleicht nochmal rausgraben. Und wir kommen zum Wahlkampf Hamburg und zum Wahlkampf Bremen. Gibt es da Dinge, die berichterstattenswert oder sind oder Diskussion bedürfen? Beziehungsweise ist aus Bremen oder Hamburg jemand da? Scheinbar ist da heute auch erstmal Ruhe. Dann werde ich das ebenfalls erstmal überspringen. Für den Fall, dass später noch jemand kommt aus Hamburg oder Bremen, können wir es ja auch nochmal quasi hervorkramen. Und dann kommt der Punkt keine Million, den die Lilly für heute angemeldet hat. Lilly, bitteschön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Für die, die es nicht wissen, ich bin Lilly, ich bin aus Leipzig und ich bin hier ab in 16 Tagen Stadträtin. Und ich habe ein Bürgerbegehren an der Backe, das nennt sich keine Millionen. Es geht um den Katholikentag, der ja nicht nur in Leipzig ist, sondern auch in Münster sein wird 2018. Bei uns geht es um den 100. 2016. Und ja, ich habe da schon mal einen längeren Blogbeitrag für die Bundeswebseite geschrieben, auch mit den Hintergründen und warum das für uns wichtig ist. Ich sage nur Trennung von Staat und Kirche. Und die Katholiken bekommen derzeit aktuell nach Stadtratsbeschluss von der Stadt Leipzig 1 Million Euro dazu geworfen, zu den 3 Millionen, die das Land Sachsen gibt und der 500.000, die der Bund dazu wirft. Das ganze fünftägige Event hat ein Budget von 10 Millionen. Ich habe keine Ahnung, was die in 5 Tagen mit 10 Millionen machen, aber das werde ich wahrscheinlich auch nie rausfinden. Auf jeden Fall war die einzige Möglichkeit, den akuten Wahnsinn zu stoppen, ein Bürgerbegehren einzureichen, das sich so ungefähr in der Endphase befindet. Wir haben nur noch 14 Tage. Wir haben durchaus Menschen, die unterschriftswillig sind. Wir haben nur ganz, ganz wenig Leute, die es einsammeln. Also hier der Kreisverband ist, der liegt da nieder. Ich sag nur die einen gegen die anderen, aber das kennen wir ja alle. Von daher, ja, ich kann jede Hilfe gut gebrauchen. Ich habe es schon auch auf sämtliche Mailinglisten, glaube ich, verteilen lassen, auch die, auf denen ich nicht angemeldet bin. Die Resonanz war kläglich. Deswegen habe ich für heute eine Einladung bekommen, es euch nochmal vorzustellen und vielleicht sagt ja der eine oder andere, er hat noch eine total brennend gute Idee. In einem letzten Verzweiflungsakt machen wir hier gerade das so, dass wir das Ganze auf Postkarten drucken. Ich habe gedacht, das geht nicht, habt ihr das demzufolge auch gar nicht erwogen. Hab das dann aber nochmal beim Amt angefragt. Es gehen halt nicht nur die offiziellen Unterschriftensammellisten, sondern es scheint mit Postkarte zu funktionieren. Ich muss aber offenbar die Erste gewesen sein, die das überhaupt gefragt hat. Und nun hoffen wir, dass es noch klappt, sozusagen bis zum Wochenende die Postkarten zu drucken. Und das werden 100.000 sein, wenn das alles richtig klappt. Aber die Frage ist halt, wie verteilen? Weil die Überlegung ist, wenn 100.000 Postkarten rausgehen, kommen vielleicht 25.000 zurück. Und das ist ungefähr die Zahl, die wir brauchen. Ja, wenn es jetzt Rückfragen gibt. Ansonsten, die Webseite ist keinemillionen.org. Ihr dürft das gern über alle Dinge verteilen. Unterschreiben dürfen nur originär Leipziger, also Leute, die hier wahlberechtigt sind. Okay, und mal Frage von mir. Wofür konkret braucht ihr dann quasi Leute? Also wo braucht ihr Manpower sozusagen? Also im Grunde zum Bestücken von Veranstaltungen, also die ich jetzt hier immer so raussuche, wo ich einfach weiß, da sind viele Leipziger vor Ort, Flohmärkte etc., also Menschen, die dann auch die Unterschriften einsammeln können und da einfach einen Stand irgendwie bespielen. Außerdem, wenn das, wie gesagt, mit den Postkarten jetzt so klappt und ich morgen vom Amt das okay kriege, dass das halt alles in Ordnung geht, dann bräuchten wir Leute, die im Prinzip durch die ganze Stadt ausschwärmen und diese Postkarten überall hinlegen, wo es auch nur geht. Solskin Deadline ist 16.12. Also ich verteile es ja schon die ganze Zeit immer über alle über alle Kanäle und versuche es, aber die Resonanz war bisher jetzt nicht so dolle. Und ich versuche auch immer zu sagen, das ist halt keine lokal Leipziger Sache, nur weil wir gerade zufällig den Katholikentag haben, weil das ist ja ein Wanderzirkus, also sprich, das kann jeden KV oder jeden LV treffen. Es ist eigentlich wirklich ein Bundesthema und ich weiß, wir haben im Moment echt viele andere Sachen zu tun, aber ich hätte mir also rein von der Bundespower sehr viel mehr Unterstützung gewünscht. Ist jetzt kein Vorwurf gegen jemanden, aber ich habe halt das Gefühl, dass das als Bundesthema jetzt nicht so erkannt wurde, wie es vielleicht wichtig gewesen wäre. Weil Fakt ist, das muss ich vielleicht noch hinterher schieben, wenn wir diese 25.000 schaffen sollten, gibt es hier ein wirklich ernstlich mittleres Erdbeben, weil niemand damit rechnet im Moment. Die Kirche und alle angehörigen Organisationen da und auch die Parteien, die es abgesegnet haben, verhalten sich unfassbar arrogant. Das kann man wirklich nicht glauben. Ich kriege Mails, die unter aller Kanone sind und ich merke halt, seit ich das eingereicht habe, da ist hier mächtig was los. Also wie eigentlich Kirche noch hier so verhaftet ist, also mich wundert das echt. Also ich hatte Leipzig echt als säkulare Hochburg wahrgenommen, aber scheint nicht so der Fall zu sein. Gibt es da schon Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie zum Beispiel der Humanistischen Union oder dem IBKA? Das IKA habe ich angefragt, aber das scheint ja auch eine sehr kleine Organisation zu sein. Ich versuche wenigstens von denen sozusagen ein bisschen Geld zu bekommen, damit wir die Postkartenflyer bezahlen können, weil das wird ja nicht billig. Es gibt Kooperationen mit anderen Parteien, aber die Manpower ist halt überhaupt nicht da. Die Linken sind jetzt mit eingestiegen, aber auch wahnsinnig spät. Das ist halt, und das Problem ist, da es sich um einen Stadtratsbeschluss handelt, der mit dem Bürgerbegehren zu kippen ist, haben wir nicht wie sonst ein Jahr Zeit für die Unterschriften zu sammeln, sondern hatten eben wirklich nur 3 Monate, von denen quasi schon die ersten 4 Wochen weg sind, weil da überhaupt nicht klar war, dass noch gar keiner ein Bürgerbegehren eingereicht hatte. Es hieß immer Bürgerbegehren. Ich habe das auch in der Zeitung gelesen und habe natürlich gedacht, das läuft. Und bis ich dann irgendwann rausfand, das hatte noch gar keiner eingereicht und dann habe ich mich halt dahinter geklemmt. Okay, also ihr bräuchtet halt die Leute auch wirklich dann vor Ort. Also es gibt keine wirkliche Möglichkeit, sich da von außen Hilfe zu denken. Eher schlecht. Also Leute, die halt sagen, ja, also von weiter weg oder von mit ganz wenig Zeit, ich kann irgendwas online machen oder sowas, das ist halt in dem Fall jetzt nur noch eingeschränkt möglich. Also wenn irgendwie, also gerade Leute, die, sage ich jetzt mal, nur eine Tagesreise von hier entfernt wohnen, da die Möglichkeit haben, ich wäre sehr, sehr, sehr, sehr dankbar. Also jemand aus Hamburg hat mir geschrieben, er nimmt irgendwie jetzt am Freitag Urlaub. Das fand ich so derartig süß, weil ich meine, Hamburg ist ja nur auch nicht mal eben hier sehr kurz dran. Ja, also einfach weitertragen, weil manchmal ist es ja so, dass sich da noch ganz Sachen ergeben, von denen man noch gar nicht wusste, dass die möglich sind. Oder dass jemand spontan sagt, Mensch, ich weiß, wen ich anrufen muss oder sowas in der Richtung. Wir haben jetzt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viele Unterschriften wir haben, weil wir da sammeln dezentral und ich habe halt auch noch nicht mal Leute, die ab und an mal diese Listen dort abholen und die einsammeln. Das heißt, im Moment bin ich 24 Stunden ein Bürgerbegehren gerade. Also ich kann es echt nicht sagen, ich habe keine Ahnung, ob reicht. Also ich jetzt würde ich sagen, rein gefühlt reicht's auf gar keinen Fall, aber ich weiß, dass manchmal sehr viel möglich ist, auch in den letzten 5 Minuten noch. Und wir haben ja auch manchmal Sachen gerissen, von denen wir gar nicht wussten, dass die gehen. Lilly, Frage, wie viel Unterschriften bzw. den braucht ihr überhaupt? Wir brauchen 5% aller Leipziger Wahlberechtigten. Das sind ungefähr im Moment Pi mal Daumen 22.700 oder sowas in der Dreh rum. Also ich habe 25.000 mal als Zahl ausgegeben, weil man muss ja immer noch rechnen, dass irgendwelche Leute unterschrieben haben, die nicht hätten unterschreiben dürfen. Es ist eine Hausnummer, brauchen wir nicht zu reden. Nur die Frage ist jetzt halt zu sagen, oh, schaffen wir eh nicht und packen ein. Oder ob wir sagen, scheißegal, es kann in den letzten Minuten noch klappen und wenn nicht, haben wir es wenigstens versucht. Naja, dazu müsstet ihr im Wesentlichen eure aktuelle Situation besser einschätzen können. Also wenn ihr nicht einschätzen könnt, wie euer Progress ist sozusagen, dann ist es sehr schwer abzuschätzen, ob ihr Erfolg haben könnt. Und wenn ihr nicht wisst, ob ihr Erfolg haben könnt, ist es sehr schwer, Leute zu motivieren. Also diese keine Millionen-Euro-Aktion ist ja jetzt keine Piratenaktion-Initiativ, sondern kommt von wem? Vielleicht habe ich das verpasst und du hast es schon gesagt. Und ich gebe meinem Vorredner recht, es wäre natürlich schon ganz gut, einen gewissen Anhalt, den die vielleicht auch haben, was dann Unterschriften schon gesammelt wurde. Also die sind wir, weil es ist eine Aktion von uns. Die anderen sind halt mit eingestiegen. Okay, ja gut. Also es wird in jedem Zeitungsbericht etc. wird Name Piraten schön mit erwähnt. Das ist ja nun nicht so. Und ja, es wäre sicherlich schön, einen Stand zu haben, aber auf der anderen Seite, ich persönlich mache das, weil ich es richtig finde, das zu machen, beziehungsweise weil ich es falsch finde, dieses Geld auszugeben. Und ja, also es war schon von Anfang an, ist es schon, wenn man sagt, Bürgerbegehren, 3 Monate, 25.000 Unterschriften sind schon an sich, egal für welches Anliegen, eine Sache, wo man sagen könnte, das ist eigentlich nicht zu schaffen, es sei denn, man hat irgendwie jeden Tag 100 Leute oder sowas, die sammeln gehen. Nichtsdestotrotz ist das für mich halt nicht unbedingt der Maßstab. Wenn das für euch der Maßstab ist, okay, das sehe ich gerne ein, aber nichtsdestotrotz setze ich mich jetzt nicht hin und sage, oh, das reicht eh nicht und höre einfach mittendrin auf. Ich finde die Aktion total gut. Ich hatte mich geirrt und das ist irgendwie für Projekte im weiteren Verlauf, aber es ist tatsächlich ja für diesen Katholikentag, also vollen Haken dran. Aber es ist natürlich schade, wenn das eine Aktion von uns war, dass das nicht mehr beworben wurde dann auch an der Stelle. Wie wäre es, wenn Leute, die jetzt nicht in Leipzig sein können, aber zum Beispiel eine Flatrate haben, einfach Personen in Leipzig anrufen per Zufall und die in Kenntnis setzen? Darfst du nicht. Man darf nicht Leute anrufen? Man darf nicht einfach irgendwie ein Telefonbuch... Ja, na, auf jeden Fall... Also ich kann jetzt ja niemanden... also ihr wisst schon, davon abhalten. Werde das auch kaum tun. Also ich möchte das natürlich hiermit auf gar keinen Fall irgendwie ermutigen. Ne? Also versteht mich jetzt nicht falsch. Nee, ich weiß auch nicht, ich würde davon tatsächlich abraten, weil also ich würde es ganz komisch finden, wenn Parteivertreter bei mir anrufen würden. Also das fände ich überhaupt nicht witzig. Das fände ich gar nicht lustig. So, weil ich die auch fragen würde, woher sie meine Nummer haben und wie sie dazu kommen, mich überhaupt hier anzurufen jetzt gerade. Also da würde ich vorsichtig sein und da auch, selbst wenn es eine Grauzone ist, nicht zu aufrufen wollen. Die Piraten Münster, sehe ich gerade, hat Alios geschrieben, bei denen geht es um 1,5 Millionen Euro selber anders. Also ich weiß auch nicht, inwiefern nach Münster da auch schon Kontakt besteht von deiner Seite. Es besteht Kontakt, aber ja, also mehr können wir da in dem Sinne ja auch nicht machen, in dem Sinne. Ja, die haben das jetzt, lustigerweise haben die das jetzt auch schon als Stadtratsbeschluss, wir hatten das ja gerade erst, normalerweise wäre das bei denen in 2 Jahren dran, den Stadtratsbeschluss zu fällen, aber und deswegen, weil das da eben auch so wackelt oder weil die Proteste so groß sind, deswegen die katholische Kirche hat im Moment richtig, richtig dolle Schiss. Ich pack euch mal gleich in den Kanal noch einen Link rein, wo das alles, also auch die Hintergründe sehr schön aufschlüsselt sind, wie die im Moment gerade Muffensausen haben. Ist es so, ich muss ehrlich sagen, mich reizt es einfach wahnsinnig, wenn es irgendwie möglich wäre, das zu schaffen. Weil das möchte ich einfach, da bin ich ganz ehrlich, da möchte ich die mal akut untergehen sehen. Hab den Link reingepackt. Also mir ist klar, dass einfach aus anderen Bundesländern das mit Herfahren, Unterschriften sammeln und so weiter, dass das schwierig ist. Aber vielleicht, wie gesagt, hat der ein oder andere ja doch aus irgendwelchen Möglichkeiten. Ansonsten, was mir immer noch einfallen würde, sind irgendwelche Szenen, die halt, sagen wir mal, nicht sehr kirchenaffin sind, abzuklappern. Also jetzt was weiß ich, irgendwelche Foren von der schwarzen Szene oder sowas. Weil wir haben ja hier auch immer das WGT vor Ort und so. Das wäre noch denkbar. Wenn einer irgendwie mal den Bruno anhauen würde, wäre das auch total toll, weil der hat ja da auch noch Kontakte hin. Ich weiß aber wiederum, dass die Szene auch nicht gerade so überpolitisch ist. Also schwierig. Yep, 25.000. Gibt es irgendwo ein Pad, wo man sich eintragen kann, wo das koordiniert wird? Also ein Pad nicht. Ich habe auf der Keine-Millionen-Homepage, also keine-millionen.org, ist ein Kalender und da ist der Link verschwunden. Wir haben den Kalender gewechselt. Ich kann gleich nochmal den Link, ich hatte, also für die Leute sozusagen, die jetzt nicht gerade piratenaffin sind, hatte ich ein Doodle angelegt, also eins, was quasi nur ein paar Leute einsehen können, also wo man sich eintragen kann, wann man irgendwie Zeit hat. Wenn das hilft, kann ich das reinkopieren. Das Problem ist halt, es gibt viele Interessenten, die die sich da, die dagegen unterschreiben wollen oder überhaupt unterschreiben wollen und so, die sprechen mich auch durchaus an, ich kriege Anrufe und so weiter und so fort, aber es ist halt, wie gesagt, es fehlt das Personal zum Einsammeln. Ja, gibt es noch weitere Redebedarf, Vorschläge, Anregungen dazu? Dann würde ich niemanden mehr jetzt stoppschreit den Punkt hier soweit beenden und weitergehen. Ich danke euch auf jeden Fall. Wer noch irgendwas hat auf Twitter oder per Mail oder sowas, ihr erwischt mich. Eine Frage hätte ich noch. Du hast ja gesagt, dass es einmal ums Verteilen der Sachen geht an halt Plätzen, wo irgendwie viele Leipziger sind. Wenn die dort verteilt werden, die Postkarten, wo gehen denn dann an der Stelle die Rückläufe hin, wenn man die nicht direkt quasi wieder einsammelt an einem Stand oder so? Die Postkarten, der Entwurf, der im Moment vorliegt, sind quasi genauso wie die Unterschriftenlisten Adressen drauf haben müssen, sind auch die Postkarten adressiert, in dem Fall an mich. Das heißt, also im schönsten Falle muss ich unter meinen Briefkasten einfach einen gelben Sack drunter stellen. Hoffe ich. Okay. Also man muss die nur noch frankieren und da mir sowieso dauernd Leute Listen schicken, die aber meistens nur von 2-3 Leuten ausgefüllt sind, statt von 10, also die Liste ist halt immer für 10 Unterschriften ausgelegt, kam dann eben irgendwann der Gedanke auf, naja, dann könnten wir es doch theoretisch per Postkarte machen, aber wir haben halt immer gedacht, das geht nicht, weil noch nie jemand das vorher, aber es hat offenbar einfach noch nie jemand beim Amt nachgefragt. Es war wahrscheinlich so ein Kommunikationsproblem. Gut, dann würde ich den Punkt an dieser Stelle beenden und dann nochmal dir sagen, dass ich es auf jeden Fall auch nochmal selber verbreiten, in den Digest mit reinschreiben und überhaupt veröffentliche, wo auch immer ich rankomme. Danke und viel Spaß euch noch. Du wirst uns verlassen, dann dir einen schönen Abend. Dankeschön. So, damit wären wir jetzt bei dem Punkt Polgef-Berichte und fangen dann gleich mit dem Bund an. Der Christos hat im Moment Urlaub, das heißt, ich kann direkt an Bernd weitergeben. Ja, und ich beschränke mich auf einen einzigen Punkt. Das ist die Spendenaktion, von der inzwischen einige mitbekommen haben, hoffe ich doch. Einige haben nämlich auch schon gespendet. Vielen Dank dafür. Letzte Woche hat es ja leider hier nicht mehr stattgefunden, den Extrapunkt. Der wurde irgendwie hinterher nicht drangehängt. Sonst hätten wir da noch ein paar Leute mehr von vornherein ins Boot holen können. Andererseits hat es schon sehr gut geklappt. Es sind doch auf vielen Landeswebseiten die Aktion inzwischen vorgestellt und verlinkt, waren leider nicht bei allen. Da könntet ihr alle mal nochmal drüber schauen, einerseits ob ihr das drauf habt und zum anderen wird es demnächst, und das ist jetzt das Spannendere, da arbeiten wir auch gleich gerade noch dran, deswegen bin ich jetzt nach dem Beitrag auch gleich wieder weg, für die Sidebar noch spezielle Banner geben. Die ganze Aktion wird auch jetzt noch weiter ausgebaut. Die vorbereiten da jetzt ja schon mal Zeit. Das heißt, da gibt es dann auch so kleine Meilensteine, dass diese ganzen Summen besser greifbar werden. So einzelne Levels, die da sind, da sieht man dann, hey, wenn wir nur 200 Euro für den Parteitag bekommen, müssen wir den leider auf dem Acker machen, weil wir uns keine Halle leisten können, um es ein bisschen ironisch darzustellen. Jedenfalls wird das da, diese großen Summen dadurch besser nachvollziehbar. Und man sieht auch Zwischenerfolge besser. Jedenfalls dazu wird es neue Banner geben und wir sind am Überlegen, diese Banner zentral zur Verfügung zu stellen für eure Sidebars. Das heißt, ihr würdet im Endeffekt einen Link zu bekommen, vermutlich ein Bild. Und dieses Bild würde dann auch regelmäßig geupdatet werden und damit automatisch eure Website, wenn ihr es zum Beispiel mit in die Sidebar baut. Das wäre ganz cool, da sind wir gerade am Überlegen, über welches Tool wir das machen. Mir wäre eigentlich ein Tool am liebsten, das ganz einfach und bekannt ist. Und eines davon ist zum Beispiel WordPress, wo dann vielleicht auch andere Aktionen drüber zentral gesteuert im Prinzip an Pink Paar wären, zum Beispiel irgendwelche Landtagswahlkämpfe mit irgendwelchen Informationsveranstaltungen oder Events, dass dann die Landesverbände da auch entsprechend Zugang zu dieser WordPress-Instanz haben, dort Medien ablegen können und andere LVs, die dann einbinden könnten auf eigenen Seiten. Da sind wir gerade am, wie gesagt, am Überlegen. Kann aber auch sein, dass wir nicht WordPress nehmen, sondern irgendein anderes Tool. Da gibt es noch andere Möglichkeiten. Vielleicht aber auch erst einmal nur FTP zur Verwaltung. Da sind wir, wie gesagt, heute dran Zugänge und da gibt es auch technisch ein bisschen Probleme. Das ist alles nicht so einfach. Bei uns sind ja die Server oft sehr gut abgesichert irgendwo. Jedenfalls, das ist zur Spendenaktion jetzt von der Theorie her das Wichtige. Das praktisch Wichtige ist, dass wir Spenden generieren müssen, dass wir da nochmal ganz massiv Werbung machen. Viele LVs haben wir ja schon gemacht. Einige LVs haben es noch nicht auf den Homepages. Da wäre es echt gut, wenn ihr mal nachschaut, was auf eurer Homepage ist und das dann noch draufbringt. Vielleicht dann auch gleich in die Sidebar. Und den Leuten auch sagt, dass das zwar jetzt 1 Euro Spende für die Partei 2014 erstmal für die Bundespartei ist, aber über die Wahlkampffinanzierung von diesem 1,85 Euro dann im Nachgang an die LVs verteilt wird. Und das kommt dann im Endeffekt genau zu dem Zeitraum, wo die LVs ihre Wahlkämpfe haben, zum Beispiel die Landtagswahlkämpfe auch für den Wiedereinzug in die Parlamente, wo wir schon drin sind. Und da ist es Geld dringend nötig, weil durch den Verlauf der Eigenmittel und so weiter, Leute, vielleicht sogar die Souls kennen, da kann da bestimmte detaillierte Auskunft geben, drohen uns sogar Rückzahlungen an Parteienfinanzierungsmitteln genau in dem Zeitraum, wo wir die Wahl das Geld brauchen. Insofern wäre es verdammt gut und verdammt wichtig, wenn wir jetzt gerade im Dezember dieses noch möglichst viele Mittel darüber werben könnten. Okay, Frage von mir erstmal, welche Landesverbände fehlen da dir denn da noch? Da kann jeder Landesverband mal selber auf die Seite schauen. Ich möchte zum Beispiel Rheinland-Pfalz hat es super geil, das in der Sidebar schon drin. Andere Landesverbände haben es noch nicht in der Sidebar oder noch nicht einmal als Artikel. Und Baden-Württemberg, ich weiß nicht, Sebastian ist vorhin mal auf den Server gekommen, die haben zum Beispiel in der Sidebar noch alles zum Wahlkampf 2014 und unterstützt unsere Kommunalpiraten als oberstes Topic in der Sidebar drin. Und das ist nicht wirklich up-to-date. Vielleicht einfach mal austauschen und sich freuen, dass dann die Website aktueller ist. Ja, wir haben auch noch unser altes Landesprogramm drin. Ist auch noch nicht aktualisiert. Meine Frage. Auch gar keine Mängelrüge oder ähnliches sein, sondern wirklich bloß ein positiv gemeinter Hinweis, dass man da gleich mal wechseln kann und insgesamt dann up-to-date ist. Also, meine Frage. Das war diese Mail, die da über uns hereingebrochen ist vor ein paar Tagen, oder? Das war eigentlich die Sache, wo letzte Woche hier besprochen wurde am Anfang, dass bitte die PolGFs und Vertreter der LVs sich im Nachgang an die Sitzung in kleiner Runde treffen. Leider wurde dieser Punkt am Ende der Sitzung dann übergangen. Da hätte nämlich eine kurze Besprechung dazu stattfinden sollen. Und dann war das mit Mail, ja, ein bisschen ein Chaos, sage ich jetzt mal, weil von manchen waren Mailadressen da, von manchen nicht. Dann hat man andere angechabbert oder getwittert und ja, im Endeffekt gab es dazu eine Mail, wo im Wesentlichen Padlink drin war, wo dann die Informationen konzentriert waren. Also bei uns kam so eine geheimnisvolle Mail an, da käme jetzt schnell was. Das ja, hat uns so ein bisschen aufgescheucht, aber da ist nichts weiter passiert. Also bisher haben wir gesagt, wir ignorieren das, wir wissen nicht, um was es geht. Aber offensichtlich war das wohl das hier. Ja, also das ist, wie gesagt, an einige LVs rausgekommen, wo direkt irgendwie die Informationen oder E-Mail-Adressen gegangen sind. Es ist aber zum Beispiel auch über die bundesweite Vorständeliste gegangen, inklusive Links und allen Informationen, weil da gerade auch der Petzlaber Schluck aufgehabt hat, innerhalb dieser Mail selbst. Also inzwischen hat eigentlich jede Gliederung, die Spende hat, Piratenpartei Deutschland den Zugang zu diesen Informationen bekommen. Naja, wir jetzt im Moment, würde ich mal so sagen. Okay, wir gucken es uns an, wir können was draufsetzen, natürlich kein Thema, aber wie gesagt, wir wussten es bis zu jetzt im Moment, wussten wir von nichts. Ich kann dir auch gerne den Link nochmal persönlich schicken. Paste mir mal bitte dein Mail-Addy rein, dann tue ich das gern. Kleinen Moment. Jo, gibt es zwischenzeitlich vielleicht Fragen zu der Aktion oder sonstige Punkte oder gehen wir weiter? Ich wollte gerade Sarah, bitte. Ich habe gerade schon einen Mumble-Track geschrieben. Kannst du vielleicht den Link zu der Spendenaktion nochmal ins Pad setzen? Ah ja, ich hoffe natürlich, dass der hinreichend bekannt ist. Das ist das. So ist er klickbar und ins Pad irgendwie entweder kopiert und um oder obwohl, ich habe es hier offen noch. Danke. Ihr könntet auch eure Mitglieder anhalten, doch vielleicht noch ausstehende Mitgliedsbeiträge zu bezahlen oder die laut Satzung vorgesehenen 1% des Einkommens, das man ja auch abführen sollte. Und wenn das alles in dem Jahr noch passiert, dann wäre das, wie gesagt, gerade für die Landesverbände, die letztendlich 85% der Parteienfinanzierung bekommen, ein wichtiger Geldregen in den kommenden Jahren. Ja, ich hätte vielleicht noch gerade eine Frage. Und zwar habe ich selber schon eine Spende getätigt und mir ist dabei aufgefallen, kann man nicht eventuell mehrere von den Spendenpunkten miteinander verknüpfen, dass man dann nur eine Abbuchung bekommt? Wir sind da mit dem Tool ein bisschen, das Tool wurde ja von dem vorgehenden Vorstand für ziemlich viel Geld für 24 Monate vertraglich gekauft oder die Nutzung gekauft. Und leider lässt sich das Tool nicht ganz so bedienen, wie wir es uns wünschen würden. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir eine große Aktion machen mit einem Summenbalken und dann untergliedert in viele Einzelaktionen. Und dass man wirklich so selektiv kann, mir eine wichtig, da möchte ich Geld geben, fürs andere nicht und so weiter. Das lässt sich aber in der schönen, einfachen Art leider nicht abbilden. Wir sind dann dazu übergegangen, ein paar Tricks zu versuchen und Dinge einzublenden und so zu tun, als wäre es jetzt eine große Aktion über Einzelaktionen. Und über die API sind wir gerade dran, dass wir vielleicht wirklich über XML-Files dann noch Daten rausbekommen, um das gemeinsam darzustellen. Aber rein technisch sind wir da leider sehr beschränkt, weil das alles eingekaufte Software ist, die im Prinzip da über ein iFrame eingeblendet wird, wo wir selber nicht wirklich dran ändern können. Okay, kann man nichts dran ändern. Dankeschön für die Info. Ich warte oder frage eigentlich schon seit ein paar Tagen, vielleicht sogar schon Wochen, ob es denn auch nochmal eine Rundmail geben wird. Eigentlich schon bei der Hamburger Aktion und bei der jetzt ja erst recht. Also das ist ja eine gigantische Summe, die euch da vorschwebt, die für mich sehr illusorisch klingt. Aber wenn man die 10.000 Mitglieder, die Zahlen vielleicht tatsächlich noch ein bisschen motivieren möchte, sollte man das vielleicht per E-Mail tun. Ja, das ist auch schon raus. Du hast auch einen Antrag bei uns liegen, den kenne ich. Und der ist, glaube ich, gerade auch in Abstimmung. Ich bin auch dafür, dass eine Mailing-Aktion rausgeht. Ich hatte auch mit Marc da entsprechend Kontakt. Ich warte aber aktuell auch seit über 2 Tagen auf eine konkrete Antwort dazu. Da sind halt auch Sachen in der täglichen Arbeit irgendwie mit höherer Priorität scheinbar. Gut zu wissen. Weitere Fragen noch an Bernd? Jetzt bin ich auch wieder da. Ich habe das vorher, wo du sagst, hatte ich gerade Niesanfall. Naja, gut, weitere Fragen. Ansonsten mache ich weiter mit weiter im Text, dann die Mail oder was das war, so wurde. Gut, dann glaube ich, wäre es soweit alles zum Bund. Dann machen wir jetzt halt weiter mit den Ländern. Bavü, ist der Sebastian Sprösser heute da? Der Sebastian Staudmeier? Falls nein, es steht im Pad drin, Verbesserungsvorschläge zum Vorschlag der Landesregierung für ein Informationsfreiheitsgesetz plus Link. Das ist dann wohl ein Blogbeitrag der Piraten BW gewesen. Und das wäre es dann, da wir ja das mit den Fragen da nicht machen können, schon alles super wü und wir gehen weiter zu Bayern. Olaf, bitteschön. Ja, danke. Ihr kennt sicherlich die digitale Agenda der Bundesregierung und in Bayern ist das heruntergebrochen auf Bayern Digital. Da gibt's mehrere Aspekte, die brauche ich jetzt hier nicht darzulegen. Wenn es gewünscht wird, können wir das woanders machen. Wir haben eine Ankündigung unseres bayerischen Finanzministers Markus Söder. Er hat nämlich angekündigt, dass bis 2020 kostenloses WLAN auch im ländlichen Raum in Bayern verfügbar sein wird. Ab 2016, das ist also schon in 14 Monaten, soll es an allen bayerischen Behörden kostenloses WLAN geben, dann auch in den Kommunen. In 6 Jahren, das ist noch ein bisschen entfernt, aber wenn man so will, gar nicht mal so weit, soll Bayern dann flächendeckend mit freiem WLAN versorgt sein. Söder hat außerdem angekündigt, es solle 8 Bayern Labs geben, das sind sogenannte IT-Zentren mit dem schnellstmöglichen Internetzugang von 150 Mbit pro Sekunde. Jedes kostet dann alleine 300.000 Euro. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wie eine Südbayern-Initiative, die die Nordbayern-Initiative ergänzt. Die kostet dann auch noch weitere 650 Millionen Euro. Nun, warum erzähle ich euch das? Wir Piraten in Bayern erarbeiten aktuell eine eigenständige Position zu den Ankündigungen von Markus Söder und der Staatsregierung, um nicht im Fahrwasser der Landtagsopposition zu segeln. Die hat letzte Woche erstmal gesagt, das wäre alles nur Dampf und heiße Luft. Das kann man so sehen, reicht aber für eine Argumentationsschiene meines Erachtens nicht aus. Das heißt also, wir werden in den nächsten Wochen uns das genau angucken. Es ist tatsächlich erstmal eine Ankündigung, okay. Details kann man also daraus nicht ableiten oder schlussfolgern, da stünde nichts dahinter. Wir werden allerdings genau beobachten, was sich daraus weiter ergibt. Denn konkrete Aktionen, auch im kommunalen Bereich, sind durchaus messbar. Die Breitbandausbauaktivitäten in den Kommunen, wer da also beispielsweise mal die Gemeinderats- oder Stadtratssitzungen mitverfolgt, die sind, die schlagen sich auch in Presseartikeln nieder und die CSU kann da durchaus punkten. Ich habe das jetzt mal erwähnt, weil wir möglicherweise in den nächsten Wochen aufgrund dieser Argumentationsschiene, die wir fahren, nochmal in diesen Kreis hinein wirken wollen und euch fragen wollen, ob es da Erkenntnisse in anderen Ländern gibt, vielleicht Nordrhein-Westfalen, Berlin, wo auch immer, wo die digitale Agenda der Bundesrepublik und im weiteren Sinne auch die Verfahrensweise, wie jetzt Oettinger an das Thema rangeht, Thema sind oder Thema ist, mit eigenständigen Aspekten, die jetzt etwa die von mir gerade genannten Länder betreffen. Nun gut, das erstmal zu diesem Thema. Ich will es nicht lang werden lassen. Wir sind aktuell bei der Jahresplanung 2015. Wir sehen es nämlich inzwischen so, dass eine mittel- und langfristige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, um klar zu machen, wohin wir wollen und Energie nicht sinnlos zu verschwenden in irgendwelchen Aktionen, die meistenteils früher so kurz angesetzt waren, dass zu wenig Piraten erreicht wurden. Das ist das Wichtigste. Die Bundesaktion Weihnachten statt Angst haben wir gerade erwähnt. Hier nochmal der Hinweis, die Piratensicherheitskonferenz in München am 24. und 25. Januar 2015 läuft gut. Sie ist im Zeitplan. Gestern hat die Bundespresseorganisation begonnen. Wer da noch Input braucht, möge sich bitte an den Alexander Kohler wenden. Ich habe ins Pad auch seinen Twitter-Nick geschrieben, sodass ihr also direkt ihn antwittern könnt, wenn ihr das denn wollt. Das war es erstmal an dieser Stelle. Ich danke fürs Zuhören. Fragen gerne. Ja, bitteschön. Fragen an Olaf. Dem scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir weiter zu Berlin. Ist da heute jemand da? Der Gregor vielleicht oder alternativ der Bruno? Scheinbar auch nicht. Gut, Brandenburg, da hatten wir doch gerade noch jemanden hier. Ja, bin da. Könntest du dann jetzt irgendwas erzählen über die Situation, solche Aktionen und Arbeiten in Brandenburg? Ja, ganz kurz. Also wir hatten voriges Wochenende Landestreffen bei uns in Brandenburg. Da haben wir mal ein bisschen so über die aktuelle Situation in Brandenburg gesprochen, speziell Situation mit den Gliederungen, weil wir hatten Tag vorher eine Hauptversammlung in einer Gliederung, eigentlich ein großer Regionalverband, der auch sehr, sehr aktiv ist, immer im Wahlkampf. Und man hätte es kaum für möglich gehalten, da ist kein Vorstand gewählt worden, einfach weil von dem großen Regionalverband eine ganze Region einfach gar nicht mehr aufgetaucht ist. Also gar kein Interesse, die Leute sind irgendwie weg, keine Ahnung, keine Lust, ausgebrannt. Und ja, das war ein Thema, weil halt bei uns auch so ein bisschen so Kreisverbands- und Regionalsterben ist. Und dann hatten wir noch als großes Thema Haushaltsplan halt, was ja jetzt hier auch schon so gekommen ist, wo er angesprochen worden ist, mit den Finanzen, was können wir machen, nochmal wegen Spenden, irgendwelche Aktionen etc. pp. Ja, das war nochmal so ein Thema. Wie gesagt, Landestreffen. Ansonsten so politisch jetzt irgendwelche Infostände und so war jetzt erstmal nicht. Ich denke mal, weil ich ja schon gesagt habe, wahrscheinlich so zum Weihnachten hin wird nochmal was kommen. Okay, gut. Danke dir. Noch Fragen nach Brandenburg? Gut, dann können wir weitergehen zu Bremen. Da ist, glaube ich, auch heute jemand da. Dem scheint leider nicht so zu sein. Und ich glaube, dasselbe für Hamburg sagen zu müssen. Auch da war kein Widerspruch. Wir wären jetzt dann bei Hessen. Der Alex Schnapper, ist der heute da? Auch nicht der Fall. Dann Mecklenburg-Vorpommern. @fbmri, der Jürgen, glaube ich, ist das. Bitteschön. Ja, hi. Wir haben momentan keine politischen Aktionen in dem Sinne. In Anlehnung an das, was Brandenburg gerade erzählt, lösen wir gerade zwei Kreisverbände auf. Zumindest sehen wir so, dass wir das tun. Das ist dann letzten Endes über eine Urabstimmung, die wir halt jetzt organisieren. Ich halte das ehrlich gesagt auch gar nicht für falsch, Gebiete von Kreisverbänden zu befreien und damit durchaus Aufwand bei der Verarbeitung der Gliederungsdaten und so weiter und so fort zu sparen, ist, glaube ich, keine schlechte Idee, weil man dann Kapazitäten frei hat wieder für andere Geschichten. Ansonsten machen wir halt vornehmlich Kommunalpolitik. Wir haben 9 oder 10 kommunale Vertreter, was auf unsere 110 zahlenden Piraten eine ganze Menge ist. Die sind dann dementsprechend auch beschäftigt und machen dann halt jeder so ihr Ding. Was da passiert, wird dann nicht bei den Kommunalpiraten auftauchen, also auf der Website. Erfreulicherweise sind wir seit letzten Dienstag in der Hansestadt Greifswald, also meine Heimatstadt, auch wieder Stupa-Präsident, was ich recht wichtig finde, weil es ja unsere Wählerklientel ist. Ich habe das jetzt eher so ein bisschen vernommen, Wahrnehmung könnte sich da ja unterscheiden, dass du gerade die Auflösung von 2 Kreisverbänden schön redest. Ich rede das nicht schön, das hat aber nichts mit der aktuellen Lage zu tun. Also dass wir ein Aktivitätsproblem haben und dass wir nicht mehr so aufgestellt sind wie vor 2 Jahren, das ist ein Fakt. Und dass wir deswegen auch nicht mehr in der Lage sind, effizient Kreisverbände zu betreiben, ist auch ein Fakt. Aber die Situation in den beiden Kreisverbänden, die wir jetzt vermeintlich auflösen durch eine Urabstimmung, ist halt grundverschieden. Also wir haben da einmal den Kreisverband Rostock, wo quasi alles weggebrochen ist, was irgendwie da war mal irgendwie. Also da war im Europawahlkampf nichts, da standen ein paar Großplakate rum und ansonsten ist da nichts passiert, weil niemand mehr dort Pirat sein wollte in dem Sinne. Wir haben gleichzeitig den Kreisverband Vorpommern-Greifswald, der in unserem Landesverband sicherlich noch der aktivste und größte ist und der möchte sich aber auch auflösen, einfach weil wir keine Lust haben, uns mit solchen Geschichten Rechenschaftsberichten zu beschäftigen. Da machen wir lieber Kommunalpolitik. Wir haben hier in Unterfranken so eine Online-Plattform aufgestellt, wo man vielleicht halt nochmal vor Ort quasi darüber informieren kann, was an dezentralen Aktivitäten oder vielleicht dann spezieller Piraten-Kommunalpolitik dann so abläuft, damit man doch immer noch ein niedrigschwelliges Angebot hat, damit sich Interessierte mitbeteiligen können. Dazu kann ich euch nur gratulieren. Das wäre meine Empfehlung an dann die Kreisverbände. Vielleicht kann man einfach auch andere Wege finden, damit sich Interessierte connecten können. Naja, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie aufgeben, ne? Das bloß nicht falsch verstehen. Wir haben auf der letzten Landesmitgliederversammlung auch eine quasi Struktur geschaffen oder zumindest in die Satzung geschrieben, wie man ohne Kreisverband trotzdem so eine Art Struktur haben kann. Wir nennen das dann Gebietsverband. Das ist halt nicht an das Parteiengesetz gebunden. Und ob wir jetzt meinetwegen in Vorpommern-Greifswald so einen Gebietsverband gründen, der dann auch Sprecher wählen kann, der auch ein Bild haben kann und so fort, das überlegen wir uns dann. Aber eigentlich ist so ein Kreisverband nicht unbedingt notwendig, um Politik zu machen. Das stellen wir halt ganz klar fest, weil man letzten Endes sowieso nicht auf den Kreisverband warten kann, um dann irgendwas zu tun. Da muss man handlungsfähig sein. Und da wir hier mit 2 Leuten in der Bürgerschaft sitzen, ist das auch völlig in Ordnung. Okay. Interessante Lösung erscheint mir das. Gebietsverband, komisches Wort eigentlich. Ja, kannst du ja mal in unsere Satzung gucken und dann weißt du genauer, was damit gemeint ist. Kann ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. Wenn man jetzt als Gebietsverband nicht wie ein Kreisverband sozusagen an spezielle Satzungs- und Bürokratiepflichten gebunden ist, bedeutet das auch gleichsam, dass man eventuell da auch nicht gebunden ist an solche, sage ich mal, intransparenten Mehrheitsabstimmungen, also dass man da auch einfach das vielleicht auch so rum überwinden kann? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Der Weg zu mehr partizipativer Demokratie geht unter anderem über die Förderung differenzierten Denkens über Bewertungswahlen und das Einsetzen von Qualitätskriterien statt Quoren, Kopfquoren. Im Mehrheitsentscheid wird eher flache Informationsverarbeitung und Manipulation gefördert und mit einem Mehrheitsentscheid oder Mehrheitswahlen misst man eher, wie gut die Manipulation funktioniert und nicht den Wille. Das ist die kurze Hintergeschichte und deswegen halt auch demokratischer Struktur. Ja, no, differenziertes Denken. Wir kommen hier eigentlich nicht auf dem Thema ab. Ich wollte nur kurz ausholen, weil das war notwendig, aber ich bin schon fertig. Und die Frage ist, kann man das über Gebietsverbände auch lockerer lösen? Naja, was ein Gebietsverband macht oder nicht macht, ist ja seine Sache. Der kann sich natürlich auch eine Geschäftsordnung geben und der kann sich und der muss sich sogar regelmäßig treffen. Wenn er sich nämlich nicht trifft, dann wird er aufgelöst wieder. Und natürlich kannst du damit genauso Mehrheitsabstimmungen machen wie überall sonst auch. Das ist ja völlig klar, aber ich sag's mal ganz offen, wie es ist, außerhalb von Greifswald. In meinem Kreisverband läuft nicht viel. Da kannst du Abstimmungen machen, so viel willst, dann hast du eine Abstimmung mit zwei Leuten. Das sagt ja dann gar nichts. Naja, mindestens fünf soll es schon sein. Okay, danke euch. Ich bin zurück. Danke. Gut, weitere Fragen an MacPom? Dem scheint nicht so zu sein. Dann sind wir bei Niedersachsen. Guten Abend. Wir haben für nächstes Jahr zwei zweiteilige Barcamps, einmal kommunalpolitisch und einmal landespolitisch und dann noch sowas wie ein politisches Barcamp beschlossen, dazu noch eine LMV, die stattfinden wird. Da sind wir gerade mit Hochtouren in der Vorbereitung, damit wir bis Januar unseren Mitgliedern die Konzeption und die Termine und alles weitere präsentieren können. Dann haben wir ja relativ viel Vorstandsarbeit im Moment. Also alle Mann zusammen, das funktioniert ganz gut, aber es ist halt ein Haufen nachzuarbeiten noch. Ja, das, was ich ins Pad geschrieben hatte, also Annette und Michael Berndt und Michael hat mich ja schon netterweise korrigiert, waren zum Thema Moorschutz und Energiepolitik in Hannover zum Regional-TV. Die Stellungnahme zum Vorstoß des Innenministers zur Beweislastumkehr, was die Geldeinnahmen betrifft, da gibt es ja auf Bundesebene im Koalitionsvertrag, soweit ich weiß, auch die Vereinbarung, dass das da umgesetzt werden soll. Aber hier in Niedersachsen möchten sie das schon früher. Und dann haben wir relativ schnell reagieren können und was rausgehauen. Ja, ansonsten halt eine Menge Arbeit. Das wäre es erstmal so für diese Woche. Gut, Fragen an Niedersachsen noch? Ansonsten habe ich jetzt natürlich den dummen Fehler begangen zu vergessen, dass ich den Michael Berndt heute vorziehen wollte. Wenn ihn nochmal jemand kurz anstupsen wollen würde, dass er nochmal kurz runterkommt, dann würde ich ihn jetzt gleich dran nehmen. Falls nicht, lese ich währenddessen kurz vor, was in Nordrhein-Westfalen drin steht, weil Manfred Schramm bereits im Protokoll vermerkt hat, dass er ja nicht kann. Beziehungsweise, oh, doch, da fällt mir gerade ein, du bist ja doch da. Oder fällt mir auf, will mir. Das machst du dann am besten gleich selbst mit dem Tätigkeitsbericht, oder? Max? Oder auch nicht? Gut, dann lese ich jetzt einfach mal kurz vor, was im Pad ist für die Aufzeichnung. Wir haben eine interessante Aktion am 20.11. gehabt. NPD spendet unfreiwillig für Flüchtlinge. Die Graspirin-Kampagne ist gestartet in NRW. Und Marsch, hörst du mich? Ja, ich habe mein Mikrofon nicht angekriegt. Okay. Dann, glaube ich, übergebe ich jetzt ab hierfür an dich. Ja, vielen Dank. Bis zur Graspirin habe ich mitgehört. Dann werden wir den Eilantrag Flüchtlingshilfe. Der ist sicherlich auch bundesrelevant, auch wenn wir ihn jetzt natürlich im Landtag NRW bringen werden. Ich werde auch mal reinzuschauen. Die aktuelle Stunde in Sachen E.ON ist sicherlich auch bundesweit relevant. Die macht in NRW natürlich besonderen Sinn, weil E.ON den Sitz in Essen hat. Und ich denke, daraus wird noch sich weiteres entspinnen Richtung RWE und Co., weil da liegt eine ähnliche Thematik an. Am 8.12. wird es zu einer, wie soll ich sagen, nennen wir es Gegendemonstration kommen. Es gibt in Düsseldorf am 8.12. die Jügida Düsseldorf gegen Islamisierung des Abendlandes. Ihr wisst das alles. An dieser Gegendemo werden mit Sicherheit Landtagsfraktionäre, also NRW-Piraten, aus dem Landtag mitmachen. Es wird gerade dafür getrommelt, dass aus NRW auch viele weitere Piraten kommen. denke, dass wir einen guten Auftritt haben werden und hoffentlich auch gute Presse haben werden. Wir haben für März den Programmparteitag geplant. Das war es bis auf Weiteres. Okay, gut. Danke dir. Fragen in NRW? Ja, ich hätte eine kurze. Ja. Masch, weißt du, mit welchem Aufhänger genau die aktuelle Stunde angemeldet haben im Landtag? Ja, der Aufhänger ist natürlich, dass die Rückstellungen nicht verloren gehen dürfen und dass die Rückstellungen auch in der richtigen Größenordnung behalten bzw. dargelegt werden müssen. E.ON will ja splitten, will ja die bisherige Energiepolitik, also atomar und fossile Brennstoffe, in eine sogenannte Bad Bank oder schlechte Gesellschaft ausgründen. So ist der Tenor der Aussage. Und dabei muss sichergestellt werden, dass diese Ausgründung, diese, wir nennen sie jetzt intern E.OFF, dass die nicht dazu herhalten muss, dass die Risiken, die Ewigkeitsrisiken, wenn wir sie mal so nennen wollen, von E.ON nicht gedeckt bleiben. Die ist überhaupt. Jo, danke. Jo. Und dasselbe, wie ich eben schon sagte, wird in NRW möglicherweise auch auf die RWE zukommen, wobei die Situation da anders aussieht, weil die ja riesen Braunkohleabbaugebiete hat und da sicherlich nicht so leicht splitten können wird. Gut, weitere Fragen? Wenn nicht, dann ist jetzt das Sand dran. Erich, bitteschön. Ja, ich habe hier ein paar allgemeine Geschichten. Neue Pressesprecher Ralf Petermann. Es steht ein Termin für den künftigen, also für den nächsten LPT. Das ist ein Programm-LPT am 8.3. Vor wollen wir am 1.2. ein Barcamp machen. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Unsere Landtagsfraktion unterstützt die Initiative G9 jetzt. Es geht also darum, dass 8-jährige Gymnasium wieder abzuschaffen. Und ein paar von unseren KVs machen dazu eben auch Infostände zum Unterschriften sammeln. So, das war mal das, was ich eingetragen hatte. Eine weitere Sache, es ist, ja, sagen wir mal, die organisierte politische Arbeit ziemlich zum Erliegen gekommen, also speziell in AGs. Und da versuchen wir gerade ein neues Konzept auf die Beine zu stellen. Das ist aber jetzt noch nicht so weit, dass ich da wirklich Genaues sagen kann. Ich denke, ich informiere euch einfach mal weiter. Behaltet es schirm. Das war es soweit von mir. Gut, danke dafür. Noch Fragen ans Saarland? Ja, ich wüsste ganz gerne, wie der Stand G8, G9 im Saarland aktuell ist. Die Gymnasien haben samt und sonders G8. Unsere Gemeinschaftsschulen, das ist die Realschule, die Schule ist ja im Prinzip eh aufgelöst, die haben so eine Oberstufe dran gebastelt bekommen, sodass wir einen zweiten Weg hätten, in dem man auch in 9 Jahren zum Abitur kommen kann. Aber wie gesagt, die Gymnasien haben nach wie vor diese 8-jährige Geschichte und das ist eigentlich niemandem zuzumuten. Deswegen wollen wir, dass das komplett zu den Akten gelegt wird. Und darüber gibt es schon eine laufende politische Diskussion oder fängt die jetzt erst an? Die Diskussion läuft schon seit vielen Jahren und zwar auch ohne unsere Beteiligung. Wir haben auf Landesebene dafür eben einen Beschluss, genau dahingehend. Und dieses G9 jetzt, das geht nicht von uns aus. Wir haben uns da quasi nur aufs rennende Pferd mit draufgesetzt, mehr oder weniger. Habt ihr die entsprechenden Aktivitäten der NRW-Fraktion zu dem Thema beobachtet? Wie gesagt, wir sind ganz frisch im Amt. Das, was da jetzt in der Richtung gelaufen ist, weiß ich nicht. Es ist seitens der Fraktion vielleicht, auch da weiß ich zu wenig eigentlich. Kann ich nachfragen? Okay, ja. Ansonsten kann ich dich gerne einladen, AK Bildungspolitik NRW, da ist das thematisiert worden. Oder direkt die Monika Piep im Landtag NRW ansprechen. Okay, danke. Ich lasse weiter. Gerne. Ciao. Oder in den AG Tellerrand. Danke, Michael. Gut. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann gebe ich jetzt an Sachsen weiter. 3, 2, 1. Ich bin da. Nein, ich wollte nur kurz die Frage runterzählen, aber jetzt hast du das Wort. Bitte schön. Okay, das habe ich schon gesehen. Ja, zum Thema Presseverantwortlicher im Landesvorstand habe ich hier was reingeschrieben. Das ist laut unserer Geschäftsordnung unser erster Vorsitzender, der Michael Bauschke. Kontaktdaten findet ihr im Wiki, ist verlinkt aus dem Pad. Inhaltliche Arbeit, wir haben, also die Caro und ich haben das mit der Programmreform angestoßen. Da wird es am 29.12., ich sage jetzt mal, ein Meeting geben, wo wir probieren, sowas wie eine Roadmap auszuarbeiten. Wir haben jetzt mal den bescheidenen Titel, was ist Grundsatzprogramm, wie soll das aussehen, gewählt. Wird Input-Referate von der Jihan, also Caro und mir geben. Wir hoffen natürlich um zahlreiche Teilnahme aus dem Landesverband, können aber auch, ich sag mal, Interessierte aus anderen Landesverbänden dazustoßen. Weil, wie gesagt, es ist uns halt aufgefallen, dass unser Grundsatzprogramm eher Wildwuchs ist, an einigen Stellen überdetailliert von Experten für Experten, an anderen Stellen wirklich wichtige Themen in zwei Sätzen einfach irgendwie eher flapsig abgehandelt. Nicht schön. Und da wollen wir halt in Sachsen, ich sag jetzt mal, die luxuriöse Position ausnutzen, dass wir die nächsten 3 Jahre hier keinen aktiven Wahlkampf führen müssen, um da jetzt diese Zeit bis zum nächsten aktiven Wahlkampf zu nutzen, ein wirklich wunderschönes, glänzendes, sexy Programm, das sich dann auch nicht auf die Straße bringen lässt, zu basteln. Fragen? Okay, ich höre keine. Dann, ja, scheint so. Kreis- und Regionalverbandssterben ist bei uns in Sachsen auch ein Thema. Dazu einfach mal in unsere Landesvorstandsprotokolle schauen, ist, ich sag jetzt mal, alles zumindest für Sachsen im Rahmen dessen, was wir eigentlich schon vor einem halben, dreiviertel Jahr erwartet haben, beziehungsweise was sich halt schon abgezeichnet hat nach der Bundestagswahl mit dem Einbruch der aktiven Quote. Persönlich, ja Gott, finde ich das gar nicht mal schade, weil wir halt wirklich stellenweise hier die Situation haben, dass wir Regional- bzw. Kreisverbände haben, wo alle Aktiven in irgendwelchen Verwaltungsaufgaben aufgehangen sind und deshalb dort keine politische Arbeit stattfindet. Finde ich es deutlich sinnvoller, das bisschen Verwaltungsarbeit, das man für 3 oder 4 Aktive braucht, ans Land zu ziehen, um dann lokal politisch arbeiten zu können. Sonst, ja, am Montag wurde unter Teilnahme auch der Piraten diese unsägliche Pegida-Demo mit dieses Mal über 7000 Nicht-Nazis in Dresden erstmals durch eine Blockade aufgehalten, unter anderem auch mit Beteiligung von mehreren Piraten. Die CDU und AfD im Stadtrat schäumen jetzt halt gegen Blockaden. Wir, beziehungsweise ich persönlich, vermute halt für den kommenden Montag den klassischen sächsischen Backlash gegen irgendwie antifaschistisches Engagement. Wird spannend. Also durchaus ein Thema, wo man dranbleiben kann. Ja, das wäre es von mir gewesen in aller Kürze. Wenn es Fragen gibt, ich bin da. Bernd, wenn du sie schon in den Chat schreibst, musst du die Fragen noch selbst stellen. Ich spreche vom Landesprogramm natürlich. Als Landesvorstandsmitglied werde ich mich natürlich nicht an die Reform des Bundesprogramms machen. Ich glaube, Bundesprogramm ist Aufgabe des Bundespol-GF. Aber du kannst gerne vorbeikommen, reinhören, was wir so machen und das Projekt dann vielleicht aus Sachsen auf Bundesebene heben. Du kannst da auch jemanden mit beauftragen. Okay, cool. Weitere Fragen? Meine Frage wäre in eine ähnliche Richtung gegangen. Ich habe es auch eben nicht ganz akustisch verstanden. Du siehst aber das Problem durchaus auch auf Bundesebene, ja? Mit dem Programm, was ihr jetzt halt in Sachsen ausmerzen wollt, so ein bisschen. Bundesprogramm sehe ich das Problem durchaus genauso. Persönlich, wenn ich auf Bundesebene zurzeit aktiv wäre, würde ich da auch Dinge tun. Also Bundesprogramm sehe ich zum Beispiel große Probleme in einem unserer, ich sage jetzt mal Kernthemen. Das, was wir im Bundesgrundsatzprogramm zum Thema Urheberrecht drin stehen haben. Ich sag mal, wenn du kein Jurist bist, schwierig das nachzuvollziehen, was wir da machen wollen. Okay, bin ich durchaus bei dir, finde ich gut und ich bin gespannt. Ich denke mal schon, dass ihr euch da auch ein gewisses Vorgehen überlegt habt und ich werde mal auch zusehen, dass ich da einfach mal reinhöre. Finde ich gut, dass ihr das mal angeht. Ja, ist halt so eine Sache, wenn gerade kein aktiver Wahlkampf ist, kann man die Zeit ja auch für, ich sag mal, politische Arbeit nutzen. Gut. Noch weitere Fragen? So, dann glaube ich, kann ich weitergeben an Sachsen-Anhalt, oder? Beziehungsweise fragen, ob aus Sachsen-Anhalt jemand da ist. Dem scheint aber nicht so zu sein und ich frage die Kathi Jasper an. Und auch Kathi Jasper ist halt scheinbar nicht da und dann gehen wir weiter zu Thüringen. Da ist ja der Klaus wieder unser ständiger Vertreter und bekommt das Wort. Ja, hallo, guten Abend. Nicht ständiger, heute ausnahmsweise Vertreter, weil der Pol-GF kann heute nicht, hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Aus Thüringen eigentlich ne, so... ganz kurz, ich hatte es ja schon, habe schon ins Pad reingeschrieben, also bei uns ist ja im Augenblick, wie der meiste vielleicht bekannt ist, jetzt am 5., also am Freitag steht die Ministerpräsidentenwahl im Landtag hier an, da wäre von Tag zu Tag wäre alle nervöser, Und die, also so als Kurzinformation, heute sind die Umfrage bei der Grünen und bei der Linke ausgewertet worden, die Mitgliederbefragungen zur Koalition bzw. zum Koalitionsvertrag, wobei die Linke hier mit 95% und die Grüne mit 84% der Mitglieder das also befürwortet haben, so dass also jetzt dieser im Grunde genommen Koalition auch von der Seite nichts mehr im Wege steht. Was dazu anzumerken ist, ist natürlich immer noch die CDU im Nachgang dieses Lichtermeers, das ja schon für Furore gesorgt hat, wie vielleicht bekannt ist und schon letzte Woche auch rumgegangen ist, ist da von uns eine Gegendemonstration, gegen die Demonstration am 4.12., also am Vorabend der Ministerpräsidentenwahl, hat der gleiche Anmelder nochmal aufgerufen vor dem Landtag und kolportiert da im Augenblick so eine Teilnahme von 10.000 Leute. Und da haben wir eine Mega-Veranstaltung vor der Staatskanzlei, also räumlich getrennt von vom Landtag angemeldet und versuche die im Augenblick voranzutreiben. Und da möchte ich eigentlich hier auch in der Polgef-Runde herzlich dazu aufrufen, auch andere Landesverbände, ob sie sich überlegen, könnte vielleicht noch Leute irgendwie zu aktivieren, die da hinkommen, ist angedacht am 4.12. abends 18 Uhr. Link ist auch im Pad. Und wenn vielleicht aus irgendeinem Landesverband noch jemand sich berufen fühlt, beziehungsweise irgendein Bundesverband, ich weiß, an dem Donnerstag ist BUFO-Sitzung, aber vielleicht aus dem Bundesverband, dass man noch einen Redner kriegen würde, wäre auch nicht schlecht. Kleiner Nachtrag dazu noch. Heute hat dann die Frau Lieberknecht, die jetzige Ministerpräsidentin und Geschäftsführende, hat heute bekannt gegeben, dass sie nicht antreten wird gegen Ramelow, dass sie sich auch zurückzieht aus dem Landesvorsitz der CDU. Und jetzt hat natürlich der Moring etwas Oberwasser und da wird man mal sehen, was rauskommt. Gut, noch Fragen? Ja. Bitte? Im letzten Pad steht, dass bei der Presseverantwortung noch was geklärt werden muss. Ist das inzwischen geklärt worden? Weißt du, kennst du den Presseverantwortlichen im Landesvorstand? Im Augenblick nein, da habe ich im Augenblick keine Informationen. Also unser Landesvorstand hatte am Wochenende hatte die Klausurtagung, aber vor Organisation mit der Demo und dem Ganzen bin ich jetzt nicht dazu gekommen und da der Paul Geff wollte eigentlich heute da sein, der hätte sagen können. Also ich habe da im Augenblick keine Informationen drüber. Soweit ich informiert bin, will der Landesverband auch noch versuchen, wieder einen Pressesprecher zu aktivieren, beziehungsweise da läuft, soweit ich weiß, eine Ausschreibung, die soll demnächst rauskommen. Dann noch ein kleiner Nachtrag, ein bisschen aus, vielleicht ist manche entgangen aus Thüringen. Unser lieber Bernd hat ja am Wochenende kandidiert in seinem Heimatwahlkreis in der Nähe von Wildburghausen als OB-Kandidat und hat da um die 35 bzw. 5, also als Bürgermeisterkandidat, nicht OB, als Bürgermeisterkandidat kandidiert, hat Ergebnis von 35% eingefahren. Ja, dazu nochmal von mir kurz herzlichen Glückwunsch, wenn ich in der schamlosen Situation bin, hier die ganze Zeit reden zu dürfen. Und dann nochmal die Frage nach Fragen. Wenn es solche nicht gibt, dann glaube ich, sind wir jetzt bei dem Themenbeauftragten angekommen. Der Urheberrechts-Bruno Gerd Kramm, der ist ja heute, glaube ich, nicht da. Zumindest habe ich ihn noch nicht gesehen und nicht gehört bei den vorherigen Punkten. Und wir kämen zu den Sozialpiraten, beziehungsweise dem Manfred Wolter. Ist der heute da oder steht das schon im Voraus? Da ich ihn jetzt nicht sehe, lese ich es kurz vor. Am 29.11. fand in Mainz ein Real-Life-Treffen der Sozialpiraten statt. Themen waren BGE, Jobcenterlisten, Kinderarmut sowie die Aktion Aufrecht stehen. Anwesend waren rund 20 Piraten und Externe. Joffrey, ja? Zum Sozialpiraten muss man dazu sagen, Sozialpiraten haben vor zwei Wochen einen neuen Vorschlag für den Themenbeauftragten gewählt, Gernot, und das müssen wir dann wahrscheinlich auch mal abändern. Das sollte also an BUFO, ich vermute, es wird morgen am Donnerstag in der BUFO-Sitzung, wird es irgendwie aufs Tablett kommen. Ja, das ist mit der Themenbeauftragung in anderen Feldern parallel zu sehen. Ich sehe gerade eben, dass Bruno noch geschrieben hat, dass er heute aufgrund von Bezirkskram in Berlin wohl verhindert ist. Das heißt, der ist also quasi entschuldigt abwesend. Das passt also. Ja, gut. Gerhard, du hast die Frage jetzt zur Sozialpolitik angeht, dadurch, dass ich halt quasi, oder dass wir heute Manfred Wolter nicht da haben, kann man die jetzt natürlich schlecht beantworten, ne? Dementsprechend glaube ich, würde ich jetzt einfach weitergehen zur Gesundheit. Ist der Wolf-Dietrich Trenner heute da? Dem scheint nicht so zu sein. Bernd Schreiner für die Umwelt. Gibt es da was Neues? Ich nehme das Schweigen jetzt mal an. Nein. Und dann wären wir bei der AG Energiepolitik. Da habe ich ja jetzt halt bedauerlicherweise den Fehler gemacht, total zu vergessen, dass ich hier Michael Bernd vorziehen sollte. Das war wirklich mein eigener Organisationsfail gerade. Ich lese trotzdem kurz vor, was entsteht. Es gab am das oben ist quasi formales. Barcamp AG Energiepolitik, Vorträge zur aktuellen politischen Arbeit auf Landes-, regionaler und kommunaler politischen Arbeit der PP. Ein Vortrag zur, in Klammern, Nicht-Energiewende und zum dezentralen Stromnetz. Die Vortragsfolien werden auf der AG-Wiki-Seite in den nächsten Tagen online gestellt. Ansätze zur Optimierung der politischen Arbeit diskutiert, grundsätzliche Ansatzpunkte, die vielleicht auch von anderen AGs aufgegriffen werden können, werden auf der KOKO näher erläutert, also auf der Koordinatorenkonferenz. Der Flyer für Energiepolitik, der neue nehme ich jetzt an, ist fertig. Die AG-Webseite ist in Vorbereitung und es gab zwei Interviews beim Lokalnet-Fernsehsender H1. Energiepolitik und Moorschutz wurden thematisiert und weil es die Intransparenz und die fehlende Bürgerbeteiligung. Das wäre es soweit. Genau, Bernd schreibt gerade eben auch nochmal im Chat, dass er mit Chat in Aktion ausgelastet ist. Daraus schließt einfach mal, dass es bei der Umwelt wirklich nichts Neues gibt. Und wir wären bei der Hekate mit der Landwirtschaft. Ja, ich war überwiegend in Schleswig-Holstein unterwegs, habe viele Veranstaltungen besucht. Die einzige, die man erwähnen kann, weil das quasi so eine Art Fortbildung ist, oder Fortbildung war, das war Bestäuber in der Agrarlandschaft. Das war von dem Leiter des Fachressorts, also von der Agrarfakultät der Uni Kiel. Und das war sehr interessant, da habe ich viel gelernt. Ansonsten, wie gesagt, ich denke ja mal, ich wirke da mehr nach innen als nach außen. Ja, ist ja okay, so denke ich. Noch Fragen an die Karte? Dem scheint nicht so zu sein. Nächster Punkt, Kultur und Medien. La Lioness, hier oder nicht? Ebenfalls scheinbar nicht mehr. Dann gucken wir weiter. Datenschutz, Patrick Breyer. Ich sehe den Patrick nicht. Suskin, wenn ich dich hier gerade sehe, kannst du da was dazu sagen oder eher nicht? Soll es gerade AFK zu sein, damit erübrigt sich das leider auch. Wir kommen zum Punkto NSA-Skandal. Jens. Ja, ganz kurz. Also das Übliche, es gibt diese Woche wieder eine Sitzung und die ist eben Donnerstag und diesmal haben wir halt einmal in der öffentlichen Zeugenvernehmung den Projektleiter von der Operation Alkonal, den haben die eingeladen. Und dann noch den Kai-Uwe Ricke, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG. Ja, und ich denke mal, dass das deswegen auch eine besonders spannende Sitzung werden wird. Glaube ich doch zumindest. Was man, glaube ich, nochmal sagen kann, kopiere es nochmal eben rein. Moment. Kopiere ich nochmal da drunter. In Zeile 244. Es hat ja nochmal neue Enthüllungen gegeben zu Seekabeln. Aber ich habe da jetzt von dem Christian Thiessen noch keine Rückmeldung dazu bekommen, weil der auf einer Dienstreise ist. Aber es ist ja so, dass eben in Schleswig-Holstein ja offenbar eine Anzeige läuft wegen dem Abhören von dem AC1-Kabel. Also wie ich das bis jetzt verstanden habe, haben wir jetzt in den Dokumenten, die da jetzt halt enthüllt worden sind, keine weiteren Hinweise dazu gefunden. Aber das werden wir mit Christian nochmal diskutieren. Aber es wird trotzdem, es ist inhaltlich immer noch spannender. Okay, gut. Ich danke dir vielmals für den Bericht. Gibt es noch Fragen zum Thema NSA-Skandal an Jens? Dem scheint nicht so zu sein. Dann kommen wir zur nächsten besetzten Beauftragung. Das ist die Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ansonsten wollte ich noch kurz was mitteilen, was mir Christus letztens noch darum gebeten hatte, auszurichten. Das hat er mir zwar bereits letzte Woche gesagt, letzte Woche war ich aber wegen Arbeit ja leider verhindert. Und zwar, dass die Neubesetzung, also die offizielle Neubesetzung der vakanten Themenbeauftragungen wohl im Laufe dieser Woche passieren wird. Beziehungsweise halt damals 2 Wochen. Das nur von mir und damit gebe ich an die Bildung, Forschung und Wissenschaft. Ja, also ich kann es kurz machen. Wir haben die anstehenden Termine und Projekte mal unten aufgelistet und das wird dann auch in Zukunft da immer so bleiben. Vergangene Woche hatten wir 2 Termine. Das war einmal AG Inklusion, wo ja eine Bewerbung für die Themenbeauftragte von Manfred Wolter vorliegt. Da hat der Wilk dran teilgenommen. Das Ergebnispad steht in 255. Dann war ich jetzt am Wochenende bei dem Real-Life-Treffen der Sozialpiraten, auch zum Zweck der Vernetzung. Da ist ja dann auch der Manfred Wolters gewesen und der Gernot Rieben, der ja für die Sozialpiraten sich beworben hat, Sozialpiraten-BGE. Wie du gerade gesagt hast, das wird diese Woche hoffentlich dann entschieden, sodass das dann auch offiziell wird. Das waren die beiden Sachen, die wir jetzt letzte Woche gemacht haben. Termine stehen drin. Was vielleicht wichtig ist für das Saarland und für Hamburg-Bremen für den Wahlkampf, das ist, Moment, in Zeile 278 haben wir ein kleines Video gemacht, oder besser gesagt, der Wilke hat das gemacht, für die Bildungsentschleunigung, sprich G8, G9. Finde ich ganz witzig gemacht. Ganz einfach, ganz klassisch, wer sich das angucken will, dem sei das mal empfohlen, kann man da einsetzen, ist fertig, ist auch lizenzfrei. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, der Rest steht im Pad. Super, danke. Gut, sehr gut, danke dir. So, gibt es noch Fragen zum Thema Bildung oder zum Themenkomplex Bildung, Forschung, Wissenschaft? Eine Anmerkung hätte ich noch. Wie letztes Mal auch, wenn ihr in euren Ländern Leute habt, die sich für Bildung, Forschung und Wissenschaft interessieren und da im Moment auf verlorenen Posten stehen, schickt die zur AG Tellerrand, damit wir das konsolidieren können, weil man muss ja nicht an verschiedenen Ecken am selben Thema arbeiten. Gut, sei zur Kenntnis genommen. Ich werde es auch nochmal in den Digest reinschreiben, in der Hoffnung, dass es von den Richtigen gelesen wird. Ja, dann glaube ich, sind wir... gibt es noch Fragen? Ja, Jano? Ja, danke dir. Das Pad, den Zugang zum Pad, könnte das jemand mal reinstellen, den Link? Du meinst zum TeamGIF-Pad? Ja. Also zu dem von jetzt gerade, ja klar, kann ich gleich, sobald ich aufgehört habe zu reden, poste ich ihn nochmal, oder warte? Nee, halt, das war die falsche. Moment. Okay, Klaus war schneller. Bitteschön. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Genau, falls es keine Fragen gibt, da glaube ich, sind wir mit der Sitzung für heute durch, oder? Korrigiert mich, falsch liege. Da ich nicht mehr höre, glaube ich, dass ich die Sitzung schließen kann. Also wären heute fertig um 21.34 Uhr. Und Bauer Jupp, Aufnahme bitte abschalten und ich danke euch allen vielmals für eine sehr produktive Sitzung und wünsche euch eine sehr schöne Woche. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.